Konzept vorbeizukommen. In meinem Rucksack habe ich 6 Flaschen Bier. 4 davon sind für mich und 2 spende ich dir. Hey, hey, sag, ist es kein schöner Sommertag? Warum gehst du nicht raus aus deinem Schneckenhaus und ziehst den grauen Pulli aus? Hey, hey, sag, ist es kein schöner Sommertag? Komm zu mir, du Vampir, ich zeige dir, die Sonne ist hier. Vom PC starrst auf den Monitor. Aber wart's nur ab, mein Freund, ich lock dich schon hervor. Ich weiß, wo bei dem Haus der Sicherungskasten ist. Und ich weiß auch, dass du ohne Strom bald draußen bist. Hey, hey, sag, ist es kein schöner Sommertag? Warum gehst du nicht raus aus deinem Schneckenhaus und ziehst den grauen Pulli aus? Hey, hey, sag, ist es kein schöner Sommertag? Komm zu mir, du Vampir, ich zeige dir, die Sonne ist hier. Ich lass dir keine Wahl, was du willst, ist egal. Ich zwing dich zu deinem Sommerglück. Allein macht keinen Spaß, zu zweit geben wir Gas und gehen erst morgen früh nach Haus zurück. Es ist kein schöner Sommertag. Warum gehst du nicht raus aus deinem Schneckenhaus?